Kundgabe 6383, empfangen durch Bertha Dudde am 22.10.1955. Nützen der Gnaden des Erlösungswerkes. Wenig nur werden die Gnaden meines Erlösungswerkes in Anspruch genommen. Für alle Menschen bin ich gestorben am Kreuz. Allen kann durch mein Barmherzigkeitswerk Erlösung werden von Sünde und Tod. Kein Mensch ist ausgenommen, es sei denn, er selbst leistet Widerstand dadurch, dass er mich und mein Erlösungswerk nicht anerkennt, dass er sich selbst ausschließt aus dem Kreis der durch mein Blut Erlösten, dass er dadurch bewusst ein Anhänger dessen ist, der schuld ist an Sünde und Tod. Jeder Mensch, der sich unter mein Kreuz stellt, der seine Sündenlast zu mir trägt, der wird frei werden. Ihm ist das Lichtreich geöffnet, das vor meinem Kreuzestod verschlossen war. Denn für ihn habe ich das Sühneopfer geleistet, auf dass er frei werde von aller Schuld. Wer aber mein Opfer nicht annimmt, der meidet das Kreuz. Er steht abseits, und mein Liebe und Erbarmungswerk bleibt völlig ohne Eindruck und Wirkung auf ihn, wenngleich auch ihm das Opfer gegolten hat, wenngleich auch er sich befreien kann von aller Schuld. Aber wider seinen Willen kann er nicht erlöst werden, weil er sich freiwillig auf Seiten meines Gegners stellt. Allen Menschen galt mein Erlösungswerk, doch nur sehr wenige nützen es aus. Es könnte die geistige Not auf Erden nicht solche Ausmaße angenommen haben, wenn dessen mehr gedacht würde, der sich hingeopfert hat für die Menschheit, damit sie zur Seligkeit gelange. Wenn ihr Menschen gedenken würdet der übergroßen Liebe des Menschen Jesus, die euch allen galt, den Menschen der Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft, die er alle von der großen Schuld erlösen wollte, die sie von mir trennte. Der Mensch Jesus war so liebeerfüllt, dass ich selbst in ihm weilen konnte, dass seine Außenform mich bergen konnte in aller Fülle und dass ihm aus der Liebe die Kraft erwuchs, für euch Menschen zu leiden und zu sterben am Kreuz. Und dieser unendlichen Liebe solltet ihr stets gedenken und auch teilhaben wollen an den Gnaden, die der Mensch Jesus für euch erworben hat. Sie stehen euch so reichlich zur Verfügung, und ihr brauchet immer nur zu ihm zu rufen, dass euch Rettung werde. Und euer Ruf wird nicht vergeblich sein, denn das Erbarmungswerk wurde nur für euch gebracht, damit ihr Hilfe erfahren konntet in eurer Schwäche, in jeglicher geistigen und irdischen Not. Denn ihr solltet frei werden von eurem Kerkermeister, von dem, der euch gefesselt hielt, schon ewige Zeiten hindurch, und in dessen Banden ihr immer noch schmachtet und ewig schmachten würdet, wenn ihr nicht mich selbst als euren Erlöser Jesus Christus anrufet, dass ich euch befreie. Warum nützet ihr nicht die Gnaden des Erlösungswerkes? Warum bittet ihr Jesus nicht um Stärkung eures Willens? Warum traget ihr eure Sündenlast nicht unter sein Kreuz? Ihr könnet euch nimmermehr allein befreien aus jener Gewalt. Ihr müsset Hilfe haben. Ihr müsset euch dem Retter Jesus Christus hingeben und dadurch euren Willen bekunden, dass ihr euch löset von meinem Gegner. Und es wird euch mit Leichtigkeit gelingen, weil dafür der Mensch Jesus gestorben ist, dass ihr gestärkt werdet zum Widerstand gegen den Feind eurer Seelen. Aber ohne mich erreichet ihr nichts. Ohne mich seid ihr zu schwach und ihr bleibt ewig gefesselt in seiner Gewalt. Die Entscheidung habt ihr selbst zu treffen, doch ihr Menschen solltet den göttlichen Erlöser Jesus Christus nicht ablehnen. Ihr solltet nicht euch anmaßen, ihn nur als Mensch zu betrachten. Ihr solltet um Aufklärung bitten, wenn euch das Mysterium der Menschwerdung Gottes noch nicht verständlich ist. Ihr solltet die Wahrheit verlangen und anfordern von Gott. Und das rechte Verständnis dafür wird euch gegeben werden, weil ich euch alle erlösen möchte, weil ich für euch alle gestorben bin am Kreuz und darum will, dass ihr mich und mein Werk erkennet und anerkennet, weil ich will, dass auch ihr frei werdet von Sünde und Tod und eingehen könnet in das Reich des Lichtes, das ich euch geöffnet habe durch meinen Tod. Amen.